Die Gespräche zwischen den hochrangigen Vertretern beider Länder waren kurzfristig anberaumt worden. Die vier Politiker trafen sich eine halbe Stunde nach Ablauf des Ultimatums in dem Grenzort Panmunjom. Der Ort hat historische Bedeutung. Seit dem Waffenstillstand von 1953 haben dort immer wieder derartige Begegnungen stattgefunden. Für Südkorea nahmen der Sicherheitsberater von Präsidentin Park Geun-hye und der Minister für Wiedervereinigung teil. Nordkorea hatte den Militärberater von Machthaber Kim Jong-un und einen Politiker für die zwischenstaatlichen Beziehungen zu den diplomatischen Verhandlungen geschickt. Angeblich hatte Pyongyang um den Dialog gebeten. Die Zusammenkunft wurde schon im Vorfeld von Beobachtern als positives Signal gedeutet. Beide Seiten würden damit demonstrieren, dass sie bereit seien, den Konflikt zu entschärfen. Die Spannungen zwischen dem Norden und dem Süden hatten sich in den vergangenen Tagen immer weiter hochgeschaukelt und gipfelten in dem Ultimatum, das Nordkorea seinen südlichen Nachbarn stellte. Zuvor hatte das kommunistische Regime seine Truppen in Gefechtsstellung gebracht. Kim Jong-un drohte mit weitreichenden militärischen Aktionen, sollte Südkorea seine antikommunistischen Lautsprecherdurchsagen an der entmilitarisierten Zone nicht beenden. Die Südkoreaner hatten diese Propagandasendungen wieder aufgenommen, nachdem zwei Soldaten durch eine, wie sie vermuten, nordkoreanische Landmine schwer verletzt worden waren. Zudem fühlte sich Nordkorea durch ein mehrtägiges Militärmanöver herausgefordert, das die Südkoreaner zusammen mit US-amerikanischen Truppen durchführten. Pyongyang bezeichnete das Manöver als Vorbereitung einer US-Invasion des Nordens. Die USA und Südkorea beharrten hingegen auf dem angeblich defensiven Charakter der Manöver. Scharmützel wie diese hat es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Rein technisch befinden sich Nord- und Südkorea immer noch im Kriegszustand.